Zum neuen Jahr zu C106 2017 gab das ASEAN-Komitee in der DVK am 26. Januar ein Bankett. Das waren Tschechi Zöll, Vizeaußenminister der DVK und Mitarbeiter des betreffenden Bereiches eingeladen. Zugegen waren dabei der außerordentliche bevollmächtigte Botschafter der Sozialistischen Republik Vietnam, Vorsitzender des ASEAN-Komitees in der DVK, der Geschäftsträger AI der Demokratischen Volksrepublik Laos, der außerordentliche bevollmächtigte Botschafter der Republik Indonesien, der Geschäftsträger AI vom Königreich Kambodscha und der außerordentliche bevollmächtigte Botschafter von Malaysia.